Zum Tag des leuchtenden Sterns, dem größten Feiertag der Nation, begaben sich die Offiziere und Soldaten der Volksarmee, die werktätigen verschiedenen Kreise und Schichten und die jugendlichen Studenten und Schüler des ganzen Landes voller Ehrerbietigkeit zu den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Vor den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude war ein Blumenkorb im Namen vom Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee Kim Jong-un zu sehen. An den Bronzestatuen wurden die Blumenkörbe im Namen der Partei, Militär- und Marktorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern und der Organe, Betriebe, Werke und Schulen auf allen Ebenen in der Stadt Pyongyang, die Blumensträuße und Blumen sowie ein Blumenkorb im Namen der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas niedergelegt. Die Teilnehmer verbeugten sich ehrerbietig vor den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il an mehreren Orten in der Hauptstadt, wie der Kim Il-sung-Universität, der Militärakademie Kim Il-sung, dem Ministerium für Volksstreitkräfte, dem Ministerium für Volkssicherheit und dem Kunststudio Mansude, wurden die Blumenkörbe im Namen der Truppen der Volksarmee, Organe und Betriebe gewidmet. Die Angehörigen der Volksarmee, werktätigen jugendlichen Studenten und Schüler in allen Landesteilen bezeigten vor den Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il in ihren Wohnorten Hochachtung.